Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Mittlerweile sind wir schon bei Nummer 12 und ich darf Hubertus Dieter Maximilian Freiherr von Lerchenfeld begrüßen. Hallo lieber Tom, hallo und danke für die Einladung zum Interview. So viele Namen bin ich gar nicht gewöhnt. Film- und Serienfans dürfte er vor allem als Stimme von Jason Segel bekannt sein, während Anime-Fans ihn sicherlich als Sanji aus One Piece kennen. Wollen wir direkt mit der ersten Frage starten? Klar, ich bin dabei. Du bist dabei, hört sich gut an. Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Da war ich ungefähr 8 Jahre alt und da hat meine Cousine mich in ein Synchronstudio mitgenommen. Das war, ich hatte bei ihr was vergessen und dann sollte ich es in der Arbeit abholen bei ihr und sie hat in der FFS in München gearbeitet und da war gerade Mittagspause und dann hat sie gesagt, du, ich nehme dich jetzt mal kurz auf, deine Stimme ist ganz lustig. Und dann hat mich ein paar Tage später sogar schon ein Regisseur angerufen und hat gemeint, ob ich nicht Lust hätte, mal was zu sprechen. Und das war der Vater von einem Aufnahmeleiter hier in München. Der heißt Peppino Krause. Den Regisseurnamen, den weiß ich noch. Genau, und das war sehr schön, Ja. hat gut funktioniert und dann bin ich immer wieder angerufen worden. Ah, cool. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Also was mir leicht fällt, sind Szenen, die lustig sind. Also wenn ich selber auch zum Lachen gebracht werde oder wenn die Ausgangssituation lustig ist oder das Original. Und was mir schwer fällt, sind Rollen, die ich nicht ganz bedienen kann, weil ich vielleicht nicht richtig besetzt bin, wenn ich so richtige, keine Ahnung, so kernige Helden wie Superman oder sowas, das ist einfach nicht so meine Welt. Und ja, das liegt mir nicht so, finde ich. Und da tue ich mir dann auch schwer. Also ja, jeder Tag ist irgendwie schwer, jede Rolle ist eine neue Herausforderung und man gibt immer sein Bestes. Gibt es denn vielleicht eine Rolle, die du unbedingt mal sprechen würdest oder was du dir gar nicht vorstellen kannst? Also, was würde ich gern mal sprechen? Ich würde schon gern bei dem Herr der Ringe hätte ich auch gern mitgesprochen. Das hätte ich cool gefunden. Und einer von diesen Legolas oder sowas. Aber da war einfach nichts für mich dabei, für meine Stimmfarbe. Und was ich auf keinen Fall machen würde mehr, ist irgendwie im Erotikbereich. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Hast du das schon mal gemacht, oder wie? Ich habe einmal so einen Soft-Erotik-Film gesprochen. Das war aber ziemlich Banane, ehrlich gesagt. Wobei das eigentlich sogar ganz lustig war, weil das ziemlich Spaß gemacht hat, weil wir uns immer versucht haben, gegenseitig zum Lachen zu bringen mit irgendwelchen blöden Sprüchen, weil man hat da ja relativ freie Hand. Und das war dann sehr lustig, weil meine Kollegin und ich haben immer versucht, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen und das endete eigentlich immer in einem Lachkrampf. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Also am meisten gefällt mir eigentlich, dass man jeden Tag eine neue Rolle erfassen muss, erfüllen muss, in einen Charakter hineinschlüpfen muss und den zu 100% ausfüllen. Man macht morgens irgendwie den Mörder, der seine Großmutter erschlagen hat, und in einem Schweden-Krimi zum Beispiel und am Mittags spricht man eine Werbung für Hypo Vereinsbank, wo man ein gut gelaunter Bankberater sein soll. Und am Nachmittag geht man zu One Piece und spricht den durchgeknallten Sanji, der total verliebt in seine Nami ist. Und das ist einfach lustig, dass man immer was Neues machen darf. Und das, würde ich sagen, gefällt mir am besten dran, dass es einfach so abwechslungsreich ist. Und was ist für dich der größte Unterschied zwischen Realfilm und eben Serien, beziehungsweise Anime? Also zwischen Zeichentrick und realen? Also die Anime-Serien sind natürlich durch die Bilder auch ganz schön, also man darf das nicht unterschätzen, das ist eine ganz schöne Arbeit. Und wenn man einen Tag bei One Piece war, dann ist man ganz schön geschlaucht. Also da tut ein Tag ich weiß nicht, irgendwie einen gemütlichen Film machen, einen französischen, ruhigen, melancholischen Film, wo nicht viel passiert, da muss man nicht viel schreien, da muss man nicht viel lachen oder Wutausbrüche haben und die Leute zusammenstauchen. Das ist ein bisschen entspannter. Und beim Zeichentrick ist, ja, da muss man schon ganz schön Gas geben, auch lautstärkemäßig, sodass man dann am Abend vielleicht sogar heiser ist und am nächsten Tag, ja, erstmal mit einer Kanne Kamillentee ins Studio geht. Sprichst du denn lieber alleine oder gemeinsam vor dem Mikrofon? Und was sind da die größten Unterschiede? Also inzwischen wird fast alles alleine aufgenommen, weil wir dann am Schluss erst zusammengemischt werden. Dadurch bleibt den Schnittleuten mehr Freiheit und die Konzentration auf die einzelne Rolle ist auch höher. Ich finde allerdings, dass es mehr Spaß gemacht hat früher, als man noch gemeinsam aufgenommen wurde, weil dieser Synergieeffekt jetzt flöten geht, dass man sich ein bisschen aufeinander einschießt und einstellt, auch von der Lautstärke, von der Klangfarbe. Das ist einfach, das wird dann automatisch ein Dialog und heute müssen die Regisseure immer den Dialog im Hinterkopf behalten. Das ist einfach schwierig. Gab es denn vielleicht schon ein ganz besonderes Erlebnis, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Gute Frage. Ein besonders positives Erlebnis sind oder war zum Beispiel die Premiere von Tarzan, von dem Disney-Film. Da wurde die Rudi-Sedlmayer-Halle hier in München in einen Dschungel verwandelt. Phil Collins wurde eingeflogen, um live zu spielen. Das war also die Weltpremiere von Tarzan. Und das war also ein irre Event. Und wir wurden dann als Synchronsprecher danach auf die Bühne gebeten und sogar namentlich erwähnt. Ja. Und da ist man doch auch ein bisschen stolz. Und ein Negativbeispiel kann ich jetzt gar nicht, also von meiner Sprechertätigkeit. Ja, ich habe mal ein DVD, also eine Lernsoftware gesprochen. Und das war wirklich so, dass ich da irgendwo zu einer Firma gefahren bin. Die haben dann in ihrem Konferenzraum vier so Schallelemente zusammengebaut zu einem Würfel auf dem Tisch. Und dann saß da ein Typ, der war kein Tonmeister, war halt der Techniker dort und hat einfach ein Mikro in seinen Laptop gesteckt, Ja. hat das hier vor mich aufgebaut und hat gesagt, so, jetzt können wir loslegen. Und ich habe gesagt, hey, das ist ja nicht euer Ernst hier, das ist ja kein Studio. Und dann, ich wollte eigentlich schon wieder gehen, dann habe ich aber mit meiner Sprecheragentur Rücksprache gehalten und die haben gemeint, nee, das ist schon okay. Und die zahlen auch und alles und dann habe ich das gemacht, aber sowas will ich nicht mehr machen. Also das ist einfach unprofessionell und Ja. also das ist wie, keine Ahnung, irgendwo über Skype irgendwelche Takes einsprechen, das kann man nicht machen. Das ist auch ungewöhnlich, habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Und ja, also das war eine Lernsoftware für Einzelhandelskaufleute und das war so eine Art Spiel, wo die dann durchgeführt wurden und mein Gott, das war gut bezahlt und dann habe ich auch gesagt, naja, gut von mir aus, dann mache ich das halt jetzt eine Stunde lang. Aber da den Hauptcharakter sprechen, da habe ich keine Lust drauf. Du sagtest gerade, dass du bei der Tarzan-Premiere dann auch namentlich erwähnt wurdest. Oftmals ist es ja so, dass die Sprecher so nicht mal im Abspann genannt werden und meist nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet ist. Macht dich das dann auch irgendwie traurig? Ach, also einerseits muss ich sagen, ist diese Arbeit im Verborgenen gar nicht so schlecht, weil es wird auch so viel. Ja, also an der Qualitätsschraube wird gerade so gedreht, weil wir einfach immer weniger Zeit und auch Geld bekommen. Dass es vielleicht sogar gar nicht schlecht ist, mal nicht genannt zu werden bei bestimmten Projekten, wenn man auch sagt, also da kann man nicht dahinter stehen, weil das war einfach unter so einem hohen Zeitdruck und das war einfach nicht, ist nicht schön geworden oder sowas. Aber also ich bin keiner, der gern im Rampenlicht steht und ich muss das auch nicht haben. Ich fand nur diesen kurzen Moment einfach mal ganz schön, dass man auch mal ja, dass die Arbeit mal honoriert wird von jemandem. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche dann? Also, man muss sich keine Sorgen machen um die Synchronbranche, glaube ich, weil es kommen immer mehr Serien und immer mehr Filme und Anbieter vor allem auf den Markt, jetzt gerade mit Google, mit Amazon, mit Netflix wird immer mehr produziert. Es kommen angeblich 400 Serien nach Deutschland in den nächsten 2 Jahren. Und also da glaube ich, werden wir immer zu tun haben. Nur ist die Krux einfach, ja, dass der Markt ist irgendwie ungesund. Also Ich kann das nicht näher erläutern, weil ich ehrlich gesagt da auch nicht den Durchblick habe. Ich merke nur einfach, dass die Preise, also normalerweise, wenn die Nachfrage nach einem Gut steigt, dann erhöht sich auch der Preis, wie beim Benzin oder bei der Milch oder beim Öl oder beim Gold. Und bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Also je mehr nachgefragt wird, desto billiger müssen wir werden oder wird's. Also ich schwanke nicht in meinem Preis. Ich habe immer meinen festen Preis und da gehe ich auch nicht runter. Egal ob Regie oder Sprechen, das habe ich, sowas lehne ich ab. Aber es gibt jetzt viele neue Studios, die irgendwo in Stuttgart, in Nördlingen, in Düsseldorf, in Schieß mich tot, irgendwie im Keller aufgebaut werden. Und da fahren die Leute auch hin, verlangen dann ein bisschen weniger Geld und dann geht es halt auch schneller und dann ist halt das irgendeine Serie, die irgendwo im Internet läuft oder so. Ja, das sind halt Probleme, die unseren Markt ein bisschen ins Wanken bringen, denke ich mal. Also nicht ins Wanken, aber das ist halt, setzt den Firmen schon zu, wenn einfach Aufträge an irgendwelche Leute gehen, die in ihrem Einfamilienhaus unten im Keller eine Holzbox aufgebaut haben und dort Synchronisationen machen. Ja. Aber da war, also ich war in so einem Studio noch nicht und ich höre das immer nur, ehrlich gesagt. Kein Mensch weiß, ob das wirklich wahr ist. Und was hältst du davon, dass man manchmal Prominente vors Mikrofon holt, einfach um das Marketing für einen Film zu pushen? Also interessant dabei ist vielleicht, dass die ungefähr die hundertfache Gage von uns bekommen. Aber das ist ja auch klar, weil wenn ein Zeichentrickcharakter von jemandem gesprochen wird wie Jürgen Vogel oder ich weiß nicht, wer da noch alles so. Manuel Neuer in die Monster AG. Ach so, genau. Richtig, da habe ich ihn sogar getroffen, den Manuel Neuer. Habe ich mich gewundert, warum der da in der FFS rumrennt und habe mich gefreut. Ja. Das hat seine Berechtigung. Die Amis machen es ja nicht anders. Ich glaube, dass Ja, wir es immer noch. obwohl bei den Amis sind es ja auch meist Ja, Schauspieler, ne? große Stars eben. Die kriegen auch fast normale Drehgagen dafür. Und wir kriegen halt keine Drehgagen. Ich glaube, dass wir es halt besser könnten als ein Manuel Neuer. Aber wenn das Kinopublikum das eben gutiert und sagt: Hey, Achtung, das war jetzt gerade der Manuel Neuer, der hat zwei Sätze in irgendeinem Kinofilm gesagt. Dann ist es durchaus legitim, sowas zu machen. Ich würde es nicht machen, wenn ich ein Filmboss wäre, weil ich ja, weil ich die Synchronsprecher einfach besser finde. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist sowieso immer schlecht oder der Originalton ist immer besser? Kann man das überhaupt vergleichen? Also das kommt natürlich aufs Projekt an. Es kommt auch immer auf die Umstände an, unter denen ein Projekt bearbeitet werden muss. Und ich finde ja, das kann man schon sagen, wenn jemand des Englischen so mächtig ist, dann sind gewisse Sitcoms im Deutschen einfach nicht so gut. Aber jeder, der das kritisiert, soll sich selber mal hinsetzen und diese Witze, Wortspiele und Gags in der Kürze der Zeit und in der Anzahl, wie sie im Original vorhanden sind, übersetzen und bearbeiten und eine Synchronfassung anlegen und dann unterhalten wir uns nochmal, weil das ist echt ein ganz schwerer Job. Und also wer Austin Powers zum Beispiel kennt, da habe ich selber mitgesprochen, das ist ein Gag-Feuerwerk, das kann man überhaupt nicht bedienen und das ist im Deutschen so genial geworden, wo das also ganz Deutschland sich auch totgelacht hat. Und also man kann das nicht pauschalieren, man kann nicht sagen, das ist, also generell ist die Synchro immer schlechter. Es gibt auch Leute, die gewinnen wahnsinnig durch ihre deutsche Stimme, weil wir teilweise deutsche Stimmen haben, die einfach von der Klangfarbe, man denke an Norbert Langer, man denke an Thomas Danneberg oder so, da gewinnen die Schauspieler, ganz klar. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime vorher an? Das kommt auf die Größe des Projekts an und auf meine Zeit. Also normalerweise, ich habe zum Beispiel bei How I Met viele Folgen vorher angeguckt, aber nicht alle, weil ich einfach dann auch mal keine Zeit hatte. Bei großen Kinoprojekten in jedem Fall, da muss ich das sogar machen oder da werde ich einfach dazu angehalten. Und bei kleinen Sachen, wo ich jetzt, also ich sage jetzt mal One Piece, wo ich einfach meinen Charakter kenne, meine Figur. Da gibt es die Zeit auch gar nicht her, weil bis das Zeug, also wir müssen das so schnell synchronisieren oder also in einer so kurzen Zeit, dass ich da gar nicht so viel Vorlauf habe. Ich könnte es mir anschauen, glaube ich, aber ich verstehe ja auch kein Wort von dem Japanischen. Insofern macht es wenig Sinn. Wie läuft denn eigentlich die Arbeit genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Aber die ist eigentlich meistens sehr gut. Also ich komme rein, ich stehe auf der Dispo, dann kommt gerade ein Sprecher raus meistens oder es ist gerade Pause. Aber es ist schon alles ziemlich auf Kante genäht. Also wir geben uns im Grunde die Klinke in die Hand. Dann wartet eine Cutterin, hinten wartet ein Tonmeister und ein Regisseur. Und dann wird mir die Take-Nummer durchgegeben. Ich lese mir den Take durch. Ich kriege einmal den Originalton vorgespielt. Und dann ist das zum Beispiel, was weiß ich, in Law and Order, ein kleiner Kellner, der irgendwie sagt, bitte sehr. Und ja, dann höre ich mir das einmal im O-Ton an, der sagt da irgendwie Pleasure oder sowas und dann beim nächsten Durchlauf wird schon aufgenommen und dann sage ich bitte sehr und dann hoffe ich, dass der Regisseur das nimmt und mit mir zufrieden ist und die Cutterin auch, die schaut auf die Synchronität und genau und bei längeren Passagen ist es natürlich ein bisschen komplexer alles, aber das sollte jetzt mal ein Beispiel sein, wie es so ungefähr läuft. War dir denn vielleicht schon mal irgendwas im Synchronstudio peinlich, also was du gesagt hast oder so? Ja, letzte Woche, ehrlich gesagt. Ich hatte letzte Woche einen Film, der eigentlich ab 16 ist und da sind vier Jungs, fliegen nach Australien und sind im Grunde nur den Mädels hinterher. Und ja, die erzählen einfach Sachen und da musste ich einfach auch die Sprecher als Regisseur eben einweisen, was das für ein Film ist. Also das war halt eine Komödie, eine Kinokomödie. Und ja, da ist schon schwierig teilweise zu sagen, was dann da noch auf die Leute zukommt und was da im Buch steht. Ich sage jetzt mal Pipi-Kaka-Witze im Allgemeinen, die aber ganz lustig sind. Also der Film ist sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Ich glaube, ich wurde einmal erkannt. Irgendjemand hat dann gesagt, sag mal, deine Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor und es war tatsächlich wegen How I Met Your Mother. Aber das war die totale Ausnahme. Also das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt, vorher. Weil die, also meines Erachtens, die Identifikation eines Menschen immer optisch läuft. Du hast einen viel größeren Speicher für Gesichter, also wie ein Gesicht aussieht, als für Stimmen. Ja. Gab es denn vielleicht schon mal eine Rolle, in welcher du dich etwas fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, bei How I Met Your Mother ganz am Anfang, da dachte ich nämlich, dass ich zu jung bin. Und ich kannte auch denjenigen, beziehungsweise damals noch nicht, aber der Sprecher, der den Jason Segel auch spricht und auch vor mir schon gesprochen hatte, was ich nicht wusste, der hat eine eindeutig tiefere Stimme. Und da dachte ich dann, ja, wieso nehmen die denn mich? Ich bin doch viel zu, also ich bin einfach da nicht basslastig genug. Genau, aber mit der Zeit habe ich mich dann dran gewöhnt und mir wurde auch gesagt, das passt ganz gut und insofern ich bin ja in der Entscheidung nicht dabei, ob ich jetzt jemanden spreche oder nicht. Gibt es denn vielleicht eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Sprecherjob, der dir ganz besonders gut gefallen hat? Ja, Sanji macht natürlich wahnsinnig Spaß, muss ich schon sagen. Generell die ganzen Anime, auch das, wer das gesehen hat, Gantz war eine gute Serie. Ja. Die war eher für Erwachsene und war so philosophisch teilweise. Also ich fand das ganz gut. Ja, habe ich auch gesehen in Anime. Auch stark. Ja, How I Met Your Mother ist natürlich auch einfach, war jetzt in der letzten Zeit meine größte Rolle und auch die, die am meisten Spaß gemacht hat. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, so für dich, als so als kleinen Geheimtipp? Ja, The Inbetweeners. Das ist eine echt coole englische Serie. Und House of Cards. Da habe ich zwar nicht mitgesprochen, aber ich habe als Regisseur ein paar Takes aufgenommen und dann habe ich gesehen, das ist richtig, richtig großes Kino mit Kevin Spacey und das habe ich mir dann auch besorgt. Schaust du das privat dann auch mit deutscher Synchro? Ja, in dem Fall habe ich die deutsche Synchro bekommen. Genau. Ich hätte es mir aber aussuchen können. Ich habe aber gesagt, auch weil meine Frau das zusammen mit mir anschaut und das ist ja auch gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, bei House of Cards. Das ist viel Politisches und so und da ja, fällt es uns beiden leichter, ehrlich gesagt. Ich verstehe zwar das meiste, aber wenn dann so Fachtermini auftauchen, vielleicht bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende. Ja. Aber bisher habe ich alles, also ich habe es einmal im O-Ton gehört, weil wir das auf ProSieben Max auch gesehen haben. Ja. Und da ist es aber, glaube ich, untertitelt. Und das war auch gar nicht so schlecht. Also da versteht man dann auch alles. Jetzt mal ein paar Fragen zu How I Met Your Mother. Wie ist das denn eigentlich, wenn man so lange einen Charakter spricht wie Marshall? Ja, man wächst so ein bisschen mit ihm mit, ehrlich gesagt. Also man wird reif mit ihm. Am Anfang hat er ja nur biertrinkend irgendwie seine Studentenzeit verlebt und jetzt, dann wurde er eben Anwalt und ist, hat einen Sohn bekommen, den Marvin, und da wächst man so ein bisschen mit, würde ich sagen. Und ich bin ihm ja auch nicht ganz unähnlich. Ich habe auch eine Familie und liebe auch meine Kinder über alles und meine Frau, und deswegen gibt es da gewisse Parallelen. Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wie viel Marshall ist eigentlich in dir selbst? Ja, doch, ganz schön viel. Also da sind schon sehr viele Ähnlichkeiten. Ich, wie gesagt, die Familie steht bei uns im Mittelpunkt oder bei mir. Und er ist ja auch von seinem Wesen, ich bin jetzt vielleicht, naja doch, ich bin auch manchmal ganz schön tollpatschig. Aber ja, ich mache halt nicht so viel Unsinn wie er, würde ich sagen. Es ist ja auch alles ziemlich übertrieben, aber es ist schon sehr lustig teilweise. Also wir haben so gelacht bei den Aufnahmen, dass wir sogar Lachkrämpfe hatten. Es war echt super. Hat richtig Spaß gemacht. Hättest du denn mit so einem Erfolg der Show hier in Deutschland gerechnet? Also nachdem ich die ersten Folgen gesehen hatte und die deutsche Adaption kannte, ehrlich gesagt nicht, weil ich fand auch die Synchro erstmal nicht so gut. Hat aber nichts jetzt mit uns als Sprechern zu tun, sondern das fängt bei der Rohübersetzung an, geht dann, ja, also da wurde erstmal viel Kritik geübt, dass die Witze halt nicht übersetzt werden und so, aber im Endeffekt ist das alles super geworden und der Regisseur hat seine Arbeit hervorragend gemacht und die Leute haben eingeschaltet. Ich glaube, ProSieben hat das einmal gesendet, da hat keine Sau zugeschaut. Und dadurch, dass es dann so in einer Endlosschleife kam, sind die Leute richtig drauf angesprungen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, den Leuten hier in Deutschland Serien zu vermitteln, indem man sie einfach damit beballert. Weil dann sehen sie tatsächlich auch, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und auch Qualitätsfernsehen gemacht wird. Wie verhält das sich eigentlich mit dem Ende der Serie? Das wurde ja von den Fans ziemlich hart umstritten, sage ich mal, also generell so die letzte Staffel, ohne jetzt zu viel zu verraten. Was ist dein Eindruck? Also ich war auch nicht ganz einverstanden mit dem Ende, wobei mich das ja nicht besonders betroffen hat. Es ging ja darum, es ging ja in erster Linie um Ted und um seine Frau und wer die Mutter seiner Kinder ist. Und ich habe das nicht so ganz nachvollziehen können, dass es dann irgendwie so eine Kurve nochmal kratzt. Und es ging ja so weit, dass die Leute so unzufrieden waren, dass tatsächlich dann eine zweite Version für den DVD-Markt produziert wurde. Richtig. Und die haben wir dann auch sogar synchronisiert, aber die wurde nicht mehr auf ProSieben ausgestrahlt. Nee, das ist eigentlich schade so, ne? Genau. Ja, die haben das wie der Originalsender gemacht. Die haben einfach gesagt, ein Ende und fertig. Ja. Stehst du denn eigentlich in Kontakt mit den Sprechern von Lilly, Ted und Barney? Ja. Wir hatten sogar lustigerweise vor 3 Tagen das Abschlussfest von How I Met Your Mother und haben uns, also ich mag die alle sehr gern, wir treffen uns oft, also nicht privat, sondern halt im Studio, und dann, man hat ein, also über das normale kollegiale Verhältnis hinaus fast sowas wie eine Freundschaft, muss man sagen. Also das sind alles ganz liebe Menschen und die sind alle auf ihre Art einzigartig und wahnsinnig nett, und deswegen ja, in München ist das alles so ein bisschen wie so eine Familie, und das macht halt irrsinnig Spaß, wenn man sich mal wieder sieht. Es ist einfach nur traurig, dass man nicht mehr gemeinsam aufgenommen wird, weil das hat einfach noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das ist ja auch lustig, dass das auch hinter den Kulissen so ein bisschen eine kleine Clique sich ergeben hat, so im Berufsleben. Genau, ja. Also jetzt auch die Feier war wirklich lustig, muss man echt sagen. Was war das denn für eine Feier? Das Abschlussfest. Wir haben jetzt erst das Abschlussfest machen können, weil jetzt erst alle Sprecher irgendwie verfügbar waren. Ja. Wie läuft so ein Abschlussfest ab? Ich höre das zum ersten Mal. Ach so, ach, da kommen einfach die Hauptrollen und die Regisseure, Cutter, der Firmenboss kam und die Firma hat eingeladen, sehr, sehr nobel sogar hier in München, zu einem, ja, das ist so ein Nobelrestaurant, gab es dann Flying Buffet, und dann treffen sich da halt ungefähr 70 Leute oder 60 Leute und dann trinkt man da und isst ein bisschen und dann unterhält man sich und dann irgendwann geht man wieder nach Hause. Okay. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass Jason Segel in den Kinofilmen manchmal von dir, aber auch von Dennis Schmidt-Voss gesprochen wird? Konnte man sich dann nicht auf eine Stimme einigen? Ich glaube, das ist immer Redaktionsentscheidung. Also die Redaktion Meistens sind es dann Verleihe, die halt auch schon den ersten oder zweiten Jason Segel-Film gemacht haben. Und dann sagen die, bleiben die ihrer Linie treu, die sagen einfach 2005 oder was hat ihn Dennis Schmidt-Voss in, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Filme heißen, gesprochen. Und ich ehrlich gesagt bin ich ja unwissend zu dieser Rolle gekommen. Bin zu dem Casting eingeladen worden. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe gesagt, kriege ich eh nicht, weil ich passe da nicht drauf. Und dann bin ich es geworden. Und dann kam irgendwann ein Film mit Jason Segel und dann hieß es irgendwie, ja, wer soll denn den jetzt sprechen, du oder der Dennis Schmidt-Voss? Und dann hat erst mal ein paar Filme hat der Dennis ihn gesprochen, dann habe ich ihn zwei, drei Filme gesprochen und jetzt spricht ihn wieder der Dennis. Und das ist für mich aber jetzt auch völlig okay. Es ist einfach, das bestimmt der Markt irgendwie. Wenn ein Film nach München geht, wird er halt in München synchronisiert und dann sprechen ihn Münchner. Und wenn ein Film nach Berlin geht, dann sprechen ihn Berliner. Und so ist es halt. Finde ich eigentlich immer so ein bisschen schade, wenn man da, sag ich mal, ständig so eine andere Stimme auf einen bestimmten Schauspieler hat. Gerade weil ich persönlich finde, dass du bei den ganzen lustigen Filmen und so, das nochmal ein Stück besser machst, auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber ich finde das auf jeden Ja, Fall. es ist sehr nett, also, aber ich kann das ja nicht Nee, entscheiden. Also das macht klar. immer ein zuständiger Redakteur und der sagt, nein, das ist der Dennis bei uns. Der hat den schon immer auch in den anderen Filmen gesprochen von unserem Verleih und dann wird das so entschieden und ich habe da eigentlich nichts zu melden. In Fast verheiratet hast du ihn auch gesprochen in einem großen Kinofilm, ne? Ja. Und dann jetzt aktuell bei Sextape spricht ihn wieder Dennis, also ist man. Genau. Also ich habe ihn noch in den Muppets gesprochen, fast Genau. verheiratet und ich glaube, This is 40, oder? Genau. Ja, ehrlich gesagt, ich bin da also inzwischen schmerzfrei. Es gibt Kollegen, die sind wahnsinnig sauer, wenn man ihnen eine Festrolle wegspricht, aber wenn jemand anderer einfach besser draufpasst oder wenn das die Redaktion so entscheidet, dann wir können einfach nicht gegen die Redakteure irgendwas machen. Das ist halt dann so. Dann entscheiden die das und dann müssen wir das akzeptieren. Auch im Anime One Piece sprichst du seit dem Beginn der Ausstrahlung in Deutschland den Charakter Sanji. Wie verhält es sich dort? Also mit dem, dass man eine Figur einfach so lange spricht, weil Sanji ist ja schon wirklich über 400 Folgen lang. Ja, das war auch ein Casting und das habe ich auch Gott sei Dank für mich entschieden. Fand ich auch lustig und der macht einfach wahnsinnig Spaß. Aber für uns als Team ist ja, das ist einfach jetzt eine Serie, die uns ja immer nur so highlightartig begleitet, weil jetzt war wieder ein Jahr lang ungefähr nichts und es gibt aber, glaube ich, noch 300 Folgen oder sowas und jetzt soll wieder was kommen, habe ich gehört. Genug, ja. Also da ist noch viel, viel, Genau, es geht weiter, aber also mir wird ehrlich gesagt nichts gesagt. Also ich weiß bisher nicht, ob ich nochmal den Sanji sprechen darf. Ah, da gehe ich doch mal von aus. Also, Ich hoff's, kann auch das sein, wäre dass ja, das irgendwie viel billiger die produziert können werden dich gar soll. nicht umbesetzen, das funktioniert ganz One Piece nicht. Ja, schön wär's. Nee, also Schön das wär's. wäre jetzt auch einer meiner nächsten Fragen gewesen, weil seit kurzem wird der One Piece wieder in Deutschland ausgestrahlt mit neuen Folgen. Und hast du dich denn da gefreut, als Sanji wirklich zurückzukehren? Also wir haben jetzt 50 Folgen gemacht und jetzt kommen angeblich nochmal 70 oder sowas erstmal. Also das kommt ja immer drauf an, welcher Sender wie viel kauft oder welche Produktionsfirma. Und da sind wir aber ehrlich gesagt nicht mit eingeweiht. Also wir erfahren erst dann, wenn es wirklich sicher ist, dass der Kunde das möchte und dass es aufgenommen wird. Und dann kriegen wir das mit, dass irgendwie ja eine Option ausgesprochen wird und dann 2 Wochen später oder so geht man dann ins Studio mit 10 Folgen oder sowas. Ja, das fing ja an, also wo es mit One Piece losging damals auf RTL 2, da war das ja, ich sag mal, noch ein riesengroßer Hype und das ist danach und nach immer mehr abgeklungen. Und so wurden halt also keine Folgen mehr auf Deutsch gebracht. Und dann gab es halt zwischenzeitlich nur die Kinofilme, also die verschiedenen Filme, Ja. die da kamen. Und jetzt scheint das anscheinend wieder zu klappen und man sagt sich, okay, das funktioniert wieder und wir bringen vielleicht wieder was Neues nach Deutschland. Ja, ich glaube, ProSiebenMax hat jetzt den Genau. letzten ausgestrahlt und das, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt mal versucht, in der Mediathek was anderes zu beschaffen bei Ja. ProSiebenMax und also Homeland wollte ich sehen Ja. und das war aber alles zugeballert mit One Piece Folgen. Also da war einfach, glaube ich, der Bedarf oder die Nachfrage war da sehr viel höher als für Homeland. Ja. Was mich natürlich auch freut. Auf jeden Fall. Der Erfolg des Anime ist ja wirklich riesengroß. Er hat eine unglaubliche Fangemeinde. Warum ist das wohl so? Was zeichnet die Serie denn deiner Meinung nach aus? Ich glaube, dass sie einfach ein bisschen abgedrehter ist als so gerade aus Serien, die immer schon ein zu erwartendes Ende haben und so, sondern du weißt ja bei One Piece nie, was jetzt als nächstes kommt. Dann fahren die mit ihrem Segelschiffen einen Fluss rauf oder ja, einen reißenden Wasserfall. Also das ist einfach manchmal so absurd und die Figuren, die da aufkommen, und das, glaube ich, reißt die Fans einfach richtig mit. Ich finde das ja gut. Ja, und so die Kampfszenen und so und die Action und die ganzen lustigen Szenen. Ja, genau. Genau. Also das ist, glaube ich, das, was cool. Was die Serie ausmacht. Ja. Es gibt ja gerade bei Sanji immer so Momente, die immer wieder kommen, die aber auch immer wieder lustig sind, ne? Ja, ganz genau. Halt immer, wenn er entweder, wenn er in kocht oder Nami-Line sieht oder, ja, genau. Oder einfach wieder die coole Sau spielt und so. Ja. Also das ist schon ganz gut einfach, ja. Was ist denn für dich persönlich das One Piece, also der größte Schatz der Welt? Meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine beiden Töchter. Auch in Gantz, einem ebenfalls sehr guten, aber auch ziemlich brutalen und abgefahrenen Anime, hast du mit Kato eine Hauptrolle gesprochen. Erinnerst du dich noch gut an dieses Engagement? Ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass mir das auch Spaß gemacht hat, weil das irgendwie so auch recht spacig war alles mit dieser Zeitkapsel, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr genau, worum es da jetzt genau ging, aber ich habe das einfach noch, ja, in guter Erinnerung. Das war hat sich festgesetzt irgendwie. Genau, war einfach ein qualitativ hochwertiges Anime, auf jeden Fall. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Damals, als es mit Anime auf RTL 2 anfing, hast du auch Kai in Beyblade gesprochen. Mhm. Übrigens eine Serie, die ich damals sehr gerne geschaut habe. Wie waren deine ersten Erfahrungen damit? Also schließlich war Anime damals noch komplett was Neues. Ja, die Beyblades waren natürlich cool, weil da gab es auch so ein Spielzeug dazu. Und dieses Spielzeug ist dann natürlich auch irgendwann in unserem Studio angekommen und wir haben dann selber mit diesen ganzen Dingern rumgespielt. Und es war eigentlich ganz lustig. Echt cool. Es war echt lustig und das hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. War auch eine super Serie und ja, wir haben ja dann immer, also das ging ja dann immer um irgendwelche in einer Beyblade-Arena und so. Also das, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war eine super Serie. Auf jeden Fall. Also kannst du für dich sprechen, wenn du sagst, dass du Anime wirklich gerne machst? Klar, klar. Also das ist mit eins meiner liebsten Felder. Da freuen sich die Fans bestimmt. Ja, hoffentlich. Weil ich habe schon von vielen Kollegen, sag ich mal, gehört, dass die sagen, okay, Anime muss ich nicht unbedingt machen, mache ich aber, ne? Mhm. Ja, aber. Also es gibt ja auch Leute, die steigen aus oder so, weil es ihnen zu anstrengend wird. Ja, aber ist ja auch nicht ganz einfach. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, aber ich, also für mich kommt es bei Sanji oder sowas auf keinen Fall in Frage. Also ich mach den, bis der umfällt. Ja, hoffentlich fällt er nicht um. Genau. Hoffentlich schafft das bis zum Ende. Wie ist das eigentlich, wenn man sich etwas anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Nee. Also das Problem ist, dass man mehr oder weniger wie ein Hörfunkmoderator ein Aircheck macht. Sprich, man schaut, ob die Qualität, die man abgeliefert hat, wirklich das erfüllt, was jetzt im Bild zu sehen ist, weil wir arbeiten zum Beispiel oft mit einer niedrigeren Bildqualität, weil das irgendwie komprimiert wird, weil im Studio einfach nichts anderes vorrätig ist, weil die Verleihe und Sender uns nur eine Schwarz-Weiß-Kopie mit irgendwie 10 Wasserzeichen geben. Und wenn man es dann in HD im Kino sieht und dann sagt, oh, da hätte ich aber mal synchroner sein können oder da hätte ich aber noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken können oder sowas. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es schon ganz gut. Also ich habe zum Beispiel bei dem Prinz Caspian von Narnia, da sollte ich so einen Fantasieakzent erzeugen und das war so schwierig, weil der Regisseur auch irgendwie nicht wusste, also es war ein sehr guter Regisseur, aber der hat auch gesagt, ja, also wir sollen eine Mischung aus Russisch, Französisch, Italienisch und Englisch machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sprich mir das doch mal vor. Dann hat er gesagt, ja, das kann er nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es auch nicht. Wie soll denn so eine Mischung klingen? Also ich kann ein gerolltes R machen. Und was dann dabei rauskam, war eigentlich Panne. Also ich hätte das auch nicht gemacht, weil das ein Prinz ist, ein hochgebildeter Mensch, der immer Privatunterricht hat und dann muss man den nicht irgendwie mit so einem gebrochenen Akzent rumlaufen lassen. Also ich fand das ehrlich gesagt ganz furchtbar. Aha. Und als ich da im Kino, dann im Kino saß oder eben auf der Premiere, habe ich mir auch gedacht, also das ist eigentlich nicht mein Stil. aber da konnte ich auch nichts dafür. Das war halt Redaktionswunsch, ein Akzent, ein gebrochenes, ich weiß nicht, was das für ein Volk war, wo wir herkamen, die Narnianer. Und das war einfach schlecht. Also das war, das hat die Leute zum Lachen gebracht. Ich habe das auch danach direkt erfahren, dass ich bin dann in der S-Bahn nach Hause gefahren und die Leute haben echt gekichert, haben gesagt, also dieser Prinz, der hat ja so bescheuert gesprochen. Und ich denke mir, ja, dankeschön. Ich wurde halt angehalten, bescheuert zu sprechen. Ja. Aber ich kann da halt auch nichts dafür. Also ich bin natürlich nur auch ein Stück weit weisungsgebunden und wenn die Redaktion sagt, bitte Akzent, dann mache ich einen Akzent. Und wenn das nicht gut klingt, dann kann ich da auch nicht, kann ich auch nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nach Hause oder so. Aber so Rollenangebote, bei denen du nervös bist, so dem Original gerecht zu werden, gibt's bei dir nicht? Doch, klar. Also jetzt habe ich den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ja. Und da habe ich den Benny gesprochen, das war ein großer Kinofilm und da war ich auch nervös, ganz klar. Ja, bist du da noch nervös? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich bin vor allem bei Castings nervös. Ja. Also da bin ich grundsätzlich nervös, weil das ist einfach immer so eine Drucksituation und da muss man alles geben und da bin ich auf jeden Fall nervös. Okay. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Ja, könnte ich mir schon. Also ich habe ja Politik und Geschichte studiert. Ja. Und also ich hatte tatsächlich auch einmal mich bei den Vereinten Nationen beworben und bin da auch gar nicht, also bei den Vereinten Nationen bewerben sich ungefähr 150 Nationalitäten und das war ein Bewerbungsverfahren, wo für ungefähr 100 Plätze gab 66.000 Bewerber. Aber ich habe tatsächlich dann bei so einem, also das wird dann so ein, wie das Abitur oder so, wird dann ein zentraler Computertest gemacht mit mathematischen Fragen, mit Intelligenzfragen, mit Wissensfragen. Und also da war ich zumindest so gut, dass die mich dann nochmal eingeladen haben in eine zweite Runde. Und ich habe dann schon mit meiner Frau darüber gesprochen, habe gesagt, du, wenn das was wird, müsste ich vielleicht nach Brüssel. Und dann hat sie gesagt, ja, bitte nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da keine Chance. Also das ist ja, da muss man sich ja auch drauf vorbereiten und man muss drei Sprachen sprechen und so. Ja. Und aber das hätte ich mir vorstellen können, auf jeden Fall. Also wenn die jetzt gesagt hätten, Herr Lerchenfeld, Sie sind unser Mann, dann hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Aber schweren Herzens, weil ich hänge schon sehr an meiner Synchronsprecherei. Ja, zum Glück. Genau. Und eben auch an den Rollen, die ich hoffentlich noch lang und viel weiter sprechen werde. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also ich kann nur empfehlen, nicht auf irgendwelche Pseudo-Synchron-Seminare, Schulen oder Akademien zu gehen, die das im Internet anbieten und ein Heidengeld kosten. Ja. Da sind teilweise unlautere Firmen unterwegs, die sich eigentlich nur an den Leuten bereichern wollen. Ja. Da sind nicht mal Leute, die jemals mit Synchron zu tun hatten, im Ausbildungsbetrieb. Also das ist wissentlich. Wir haben das nachgeprüft und haben sogar Regisseure haben sich angeboten und zu sagen, du, ich mache bei euch den Ausbildungslehrgang. Und es wurde von diesen Akademien abgelehnt. Die haben gesagt, nein, nein, wir haben da unsere Leute. Und das sind einfach, also wir kriegen ja oft Anfragen von Menschen, die dann von diesen Akademien kommen und sagen, schauen Sie, ich habe hier ein Synchronsprecher-Diplom. Ja. Und dann fragen wir ja, wie haben Sie das bekommen? Ja, das, da war ich auf der Akademie XY. Dann habe ich gesagt, ja, wie oft haben Sie das gemacht? Ja, das war halt ein 10-tägiger Kurs, jeden Tag 2 Stunden. Und dann muss man wirklich milde lächeln und sagen, Okay, dann bewerben Sie sich doch bitte jetzt auf einer Schauspielschule und lernen Sie 3 Jahre das Fach Schauspiel, Theater, von mir aus Kamera-Acting oder was auch immer. Aber das, was Sie hier abliefern, hat nichts mit Synchron zu tun und nichts mit Schauspielerei. Denn wir sind im Innern sind wir Schauspieler. Wir vermitteln Emotionen mit unserer Stimme. Wir tragen Emotionen ins Kino, in die Fernseher, in die Serien, in die Episodenfilme. Und dazu bedarf es einer schauspielerischen Ausbildung. Und die muss, egal ob privat oder staatlich, aber die muss fundiert und vor allem lang genug sein. Und das ist auch die Anforderung, die die Aufnahmeleitungen in den Studios, in den großen Studios auf jeden Fall verlangen. Ich meine, es gibt ja auch viele Sprecher so, die rutschen irgendwie über ein Praktikum rein oder die rutschen vielleicht rein. Ja, die rutschen einfach so rein, sag ich mal, ohne eine wirkliche Schauspielschule absolvierte zu haben. Also ich glaube, in erster Linie sind es Leute, die Töchter, Söhne oder irgendwie Verwandtschaftsbekanntschaftsgrade mit etablierten Sprechern haben, weil es ist tatsächlich schwer reinzukommen. Das ist in der Kürze der Zeit, die uns gegeben wird, nicht mehr möglich, Leute auszubilden, Leuten irgendwie das Wissen zu vermitteln, die Fähigkeiten zu vermitteln. Quasi learning by doing, das geht fast nicht mehr, weil wir müssen, alles, was wir aufnehmen, ist heiß und wird gesendet und deswegen muss das auch gut sein. Und klar, es gibt Leute, die sind Ausnahmetalente, die sind irgendwie quer reingerutscht oder so, aber meistens haben sie doch in irgendeiner Form schon mit Schauspiel zu tun. Also ich kenne eigentlich hier in München fast keinen, der nicht auch irgendwie schauspielerisch tätig ist. Die meisten haben Theater gespielt oder sind irgendwo in Theaterengagements, waren auf Tourneen. Ich denke an Pascal Breuer und Stefanie Kellner und diese ganzen, die Angela Wiederhut, die ist professionelle Sängerin. Also alle haben irgendwie mit ihrer Stimme, mit ihrem Instrument fürs Synchronsprechen eine Ausbildung genossen. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, dass sie uns weiter lange die Stange halten und nicht sagen, wir wollen jetzt auf Synchron verzichten, weil ich glaube, es ist ein Bärendienst, den wir leisten. Und es ist auch einfach, ja, die Wertschätzung, die wir für unseren Beruf inzwischen kriegen, ist leider sehr gering. Und das hängt damit zusammen, dass wir in immer kürzerer Zeit immer mehr synchronisieren müssen. Der Zeitdruck ist einfach enorm und also allein durch den weltweiten Kinostart diverser Projekte müssen wir einfach in der Zeit, wo die den normalen Film fertigstellen, um ihn in den USA rauszubringen, müssen wir ihn bereits synchronisiert haben. Ja. Und das zeigt einfach, wie hoch der Druck bei uns ist. Und da freut uns natürlich eine Fangemeinde, die uns in irgendeiner Form auch mal, das uns entgegenbringt, dass wir da was leisten, dass wir das gut machen oder dass wir auch Fehler machen von mir aus. Das darf auch gesagt werden, um Gottes Willen. Aber diese Wertschätzung, die ist uns, glaube ich, echt wichtig. Und ohne die würde es uns tatsächlich von Tag zu Tag wahrscheinlich schwerer fallen, ins Studio zu gehen und weiterzumachen. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig über jegliche Fanpost, Fan-Tätigkeit, Conventions und Sachen, wo wir merken, es interessiert sich jemand für uns. Okay, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, super. Okay. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir für das Interesse und auch für die, ich sage jetzt mal Geduld, dass dieser Termin überhaupt zustande kam, war ja ein bisschen schwierig. Aber hat sich ja gelohnt, war doch ein schönes Interview. Ja, war ein sehr schönes Interview. Fand ich auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Okay, super. Dann sagen wir für diese Ausgabe Tschüss und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare und über eure positiven Bewertungen. Genau, ich sag auch Tschüss an alle, die uns zugehört haben, die das Interview interessiert hat. Und wie gesagt, bleibt uns weiter gewogen. Alles Gute wünscht euch, euer Hubertus Lerchenfeld. Ciao. Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss!